Turn with me to 1 Peter 2. 1. Petrus 2, bitte. And Matthew chapter 8. Und Matthäus Kapitel 8. We're going to pray tonight for needs. Für Nöte. Bedürfnisse. Someone this morning heute is morgen going for a cancer operation this week from our church. Muss jemand von unserer Gemeinde zu einer, wegen einer Krebsoperation? Ossie, Dr. Ossie will do the operation. Sich machen lassen und Ossie wird das machen. A cancerous tumor in their head. Und zwar ist das im Kopf ein and Tumor. He will attempt to remove it. Und Ossie wird versuchen, den zu entfernen. So you can pray for that. Betet dafür. There are needs and God wants to do miracles. Da sind wirklich Nöte und Gott will Wunder tun. Eric Unterholzer, about 2 months ago, vor 2 Monaten hat ein Eric had a stroke. Der hatte einen Schlaganfall. The doctor said he should be a vegetable. Der Doktor hat ihm eigentlich keine Zukunft mehr gegeben. Ein Gemüse, wie ein Gemüse. Also das heißt gelähmt. Right. Yeah, just. I don't say this to laugh. I'm just saying this from all seriousness. Es ist in aller Ernstheit, ja. And that he should have been crippled. Das heißt, er wäre wirklich behindert. Er hätte behindert sein sollen. Have been paralyzed. Gelähmt sein sollen. And the girls met together and they prayed. Doch die Damen haben sich zusammengesetzt und haben gebetet. And he gets up. Und er steht auf. And he's not supposed to get up. Und er hätte eigentlich gar nicht aufstehen können. And the doctor says, this is not supposed to happen. You can't do this. Und die Ärzte haben gesagt, sowas darf ja gar nicht passieren, das kannst du nicht tun. We have looked at your brain and the nerves have disconnected. Und wir haben dir deinen Hirn angeschaut und da sind die Nerven getrennt bereits. Well, he's back at work. Aber er arbeitet wieder. And he's doing sports. Er macht Sport. And he is 100% recovered. Ist 100% wiederhergestellt. A miracle of God. Ein Wunder Gottes. No medical explanation. Keine medizinisch logische Erklärung. This is what we're talking about. Solche Now, Sachen erleben if wir. You look at Matthew 8, Matthäus 8, bitte. I love this, starting with verse 14. Matthäus 8, Vers 14. When Jesus came into Peter's home, als Jesus in das Heim von Petrus kam, als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, he saw his mother-in-law lying sick in bed with a fever. Sah dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. He touched her hand and the fever left her. Und er rührte ihre Hand und das Fieber verließ sie. Explain that to me medically. Erklär mir das medizinisch. He touched her hand. Er hat sie berührt. And the fever left. Und das Fieber ist weg. This woman is lying in bed with a fever burning up. Jemand liegt in Fieber, ganz hohem Fieber. This woman is lying in bed. Diese Frau liegt dort. And the Lord comes and touches her hand. Und der Herr berührt ihre Hand. And it's gone. Und es ist weg. She gets right up. Sie steht auf. And she starts serving. Und sie dient. I feel wonderful. Can I get you something to eat? Es geht mir gut. Kann ich euch was aufservieren? Sure. Bitte. And she starts serving. Und sie bedient. Verse 16. Vers 16. When evening came, they brought to him many who were demon possessed. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm. And he cast out the spirits with the word. Und er trieb die Geister aus mit einem Wort. Explain that medically. Erklär das medizinisch. And healed all who were ill. Und er heilte alle Leidenden. Everybody. Alle. All. Alle. Sniffles. Headaches. Kopfschmerzen. Sore throats. Halsschmerzen. Leprosy. Aussatz. Crippled. Blind. Behinderungen. Deaf. Sehstörungen. Everybody. Taube. Liver problems. Leberprobleme. Everything. Heart. Back. Herz. Everybody. Rücken. Everybody Jeden. Was healed. Jeder war geheilt. Explain that. Erklärt medically. Das. Verse 17. This was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. He himself took our infirmities. Er selbst nahm unsere Schwachheit. And carried away our diseases. Und trug unsere Krankheiten. Now turn to 1 Peter 2. Geht bitte zum 1. Petrus 2. I want to try to explain something tonight. Ich möchte etwas erklären. That I didn't exactly explain so clear this morning. Das habe ich nicht so klar diesen Morgen erklärt. But I pray to God I can do it tonight. Aber ich betete vor Gott, dass ich es heute Abend tun kann. First Peter chapter 2. 1. Petrus Kapitel 2. There is a verse that is used for healing. Da wird ein Vers, der für Heilung benutzt. By many healing evangelists. Durch viele Heilevangelisten. And it's in verse 24. Es ist in Vers 24. He himself bore our sins in his body on the cross. Der unsere Sünden an seinen Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, so that we might die to sin, damit wir den Sünden abgestorben and live to righteousness, zur Gerechtigkeit leben. Now they quote Isaiah. Jetzt wird Jesaja zitiert. For by his wounds we were healed. Durch dessen Striemen ihr geheilt werdet. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, bless these words, segne diese Worte and the translation und die Übersetzung and our listening, und unser Zuhören. We ask in Jesus name. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen. Now, go back to verse 18 with me. Zurück zu Vers 18 bitte. And listen carefully. Hört aufmerksam zu. Servants. Ihr Haussklaven. These are slaves. Das sind Sklaven. Servants, be submissive to your masters with all respect. Ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Not only to those who are good and gentle. Nicht allein den guten und milden. But also to those who are unreasonable. Sondern auch den verkehrten. For this finds favor. Denn das ist Gnade. If for the sake of conscience toward God a person bears up under sorrows. Wenn jemand um des Gewissens vor Gott willen Leiden erträgt, indem er Unrecht leidet. When suffering unjustly. Yeah. For what credit is there if when you sin and are harshly treated, you endure it patiently? Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr ausharrt, indem ihr sündigt und geschlagen werdet. But if when you do what is right and suffer for it, you patiently endure it. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade. This finds favor with God. Das ist Gnade bei Gott. For you have been called for this purpose. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Since Christ also suffered for you, denn auch Christus hat für euch gelitten, leaving you an example, und euch ein Beispiel hinterlassen, for you to follow in his footsteps, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Watch this. Passt auf. Who committed no sin, der keine Sünde getan hat, nor any deceit found in his mouth. Noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden. And while being reviled, he did not revile in return. Der geschmäht nicht wieder schmähte. While suffering, he uttered no threats. Leidend nicht drohte. And kept entrusting himself to him who judges righteously. Sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. And he himself bore our sins in his body on the cross. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. That we might die to sin. Damit wir den Sünden abgestorben and live to righteousness. Der Gerechtigkeit leben. For by his wounds durch dessen Striemen you were healed. Ihr geheilt worden seid. Now the word wounds is in the singular. Striemen ist hier Einzahl. And in Isaiah it's Jesaja also in the singular. Ist es auch als Einzahl genannt. This is not specifically speaking of the stripes on his back. Das spricht jetzt nicht jetzt im Detail von den Striemen auf seinem Rücken. This is speaking of one act. Das ist ein einmaliger Akt. And we could almost put the passion of Christ here. Und wir können hier das Leiden Christi dafür einsetzen. This was one stroke of God's judgment on him. Das war ein Schlag von Gottes Gericht an ihm. He was bearing our sins. Er hat unsere Sünden getragen. And Peter says, und Petrus sagte, walk in his footsteps. Geh in seinen Fußspuren. By his stripes You were healed. Durch seinen Striemen seid ihr geheilt. Now the context is sin. Der Zusammenhang ist Sünde. When we make the context something else, we get confused. Wenn wir das mit etwas anderem verbinden, werden wir verwirrt. Now there's two extremes in Christianity. Im Christentum zwei Extreme. There's the one extreme that says God doesn't heal people. Das eine Extrem sagt, Gott heilt Leute nicht. Maybe sometimes. Vielleicht manchmal. But they don't believe God to do it. Aber sie glauben nicht, dass Gott es tut. On the other side, there's people who believe, auf der anderen Seite sind Leute, die glauben, that if you are not healed, dass wenn du nicht geheilt wirst, you don't have the faith. Dann mangelt es dir am Glauben. Example. Beispiel. When I was about 20 years old, als 20-Jähriger, there was a mother whose child was dying. Da ist das Kind einer Mutter gestorben. There was a prayer circle of five people. Es gab einen Gebetskreis von 5 Leuten. The leader of the group, der Anleiter der Gruppe, led the prayer, hat das Gebet geführt, to heal the child, um das Kind zu heilen. The child died, das Kind starb jedoch. And the leader of the prayer group, und der Gebetsleiter sagte, said the only reason the child died, der einzige Grund, warum das Kind starb, was because one of the four of you were living in sin. Weil einer von den Vieren von euch in Sünde gelebt hat. Wow. But not you. Aber nicht du. Not you. One of the four. Einer der 4. So let's just confuse everybody. Tun wir jeden verwirren jetzt. Let's just take the sovereignty of God out. Ignorieren wir die Souveränität like Gottes. This is extreme. Das ist extrem. Now, one very famous evangelist said this. Ein wirklich berühmter Evangelist sagte das. Not realizing what he was exactly saying. Der sich nicht wirklich voll bewusst, was er sagte. But because he was so extreme, aber weil er so extrem war, he didn't realize it. Er war so extrem, hat es nicht erkannt. But he said this. Er sagte das. He said, "How would you feel if you had to live in a house with no windows?" Wie würdest du dich fühlen in einem Haus ohne Fenster? With no electricity. Ohne Strom. With no plumbing. Ohne Leitungen. How would you feel? Wasserleitungen. Wie fühlst du dich? He says, "How do you think the Holy Spirit feels to live in a crippled body?" Was glaubt ihr, wie sich der Heilige Geist fühlt, wenn er in einem behinderten Körper lebt? God wants to heal all crippled people. Gott will alle Behinderten heilen. That was his point. Das war seine Betonung. But imagine what he said. Stell dir vor, was er sagte. How do you think the Holy Spirit feels to live in the body of a blind man? Wie fühlt sich der Heilige Geist im Leib eines Blinden? Wow! This, do you imagine the damage that you're doing to somebody? Kannst du dir vorstellen, was du für Schaden zufügen kannst Einzelnen? To tell Johnny Erickson that she's living in sin, ja, Johnny because Erickson she's in the, sagen, dass sie in Sünde lebt, because she's in a wheelchair? Weil sie noch immer in einem Rollstuhl sitzt. And how about the evangelist? Und wie ist es bei den Evangelisten? Wait a minute, you got gray hair. Moment, du hast graue Haare. Your hair is falling out. Bei dir fällt sogar raus. Wait a minute, you wear glasses. Ja, du trägst Brillen. And your hearing is only 80% now. Und du hörst nur mit 80%iger Kraft. And you're getting older. Und du wirst älter. What about you? Und du? Oh, I don't wear the glasses all the time. Ich trage die Gläser nicht immer. What hypocrisy. Was für eine Heuchelei. It is hypocrisy. Ja, das ist eine Heuchelei. With a capital H. Mit einem großen H. Und die bringen Leute in Knechtschaft. When they themselves will die. Obwohl sie selber sterben. The point is this. Es geht hier darum. When Jesus died on that cross, als Jesus auf diesem Kreuz starb, there was an incredible healing that took place. Eine unglaubliche Heilung fand da statt. By his passion. Durch seinen Leid, by his sacrifice, durch sein Opfer, we were healed. Sind wir geheilt. Number one, erstens, we were healed of the penalty of sin. Geheilt von der Strafe der Sünde. The penalty of sin, der Strafe was der Sünde, taken away. Die wurde weggenommen. No condemnation. Keine Verdammung. I am a believer in Christ. Ich bin ein Gläubiger in Christus. And I am headed toward heaven. Und mein Ziel ist der Himmel. Fixed. Das ist fix. My relationship with God has been healed. Meine Beziehung mit Gott ist geheilt. The chasm between me and God is gone. Die Kluft zwischen mir und Gott ist nicht mehr da. I am reconciled to God through the blood of Christ. Ich bin versöhnt mit Gott durch das Blut Christi. Römer 5:9. I am reconciled. Versöhnt. I am a new creation. Bin eine neue Kreatur. Now watch this. Passt auf. For this purpose. Aus diesem Grund. Were you called? Seid ihr berufen? To walk in his footsteps. In seinem Fußstapfen zu gehen. He died for our sin. Er starb für unsere Sünde. As an atonement. Als Sühneopfer. But also as an example. Aber auch als Beispiel. Follow me. Folgt mir. Walk as I walk. Geht so, wie ich gegangen bin. Have this mind in you, Philippians 2. Habt diesen Sinn in euch, Philipper 2. That we might die to sin. Dass wir der Sünde gegenüber sterben that mögen. Meaning we don't live for ourselves. Das bedeutet, wir leben nicht mehr für uns selbst. 2. Corinthians chapter 5. 2. Korinther 5. Verse 13. Vers 13. That we 13 through 15, 13 bis 15. That we don't live for ourselves. Wir leben nicht für uns selbst. For the love of Christ controls me. Denn die Liebe Christi drängt uns. And we conclude this. Und das ist unsere Schlussfolgerung. That one died for all. Dass einer für alle starb. So that we, dass wir, might not live for ourselves. Von nun an nicht mehr nur für uns selbst leben. Watch the healing. Passt auf die Heilung we have auf. Been healed from our sin. Geheilt von der Sünde sind wir worden. If we, number one, erstens, all past sin, alle vergangene Sünde weg. We have been healed past, present and future, Vergangenheit, gegenwärtig und zukünftig. In our position. Von der Position. In our experience, in unserer Erfahrung, every day we kind of stumble somehow. Jeden Tag stolpern wir doch irgendwie. Either we say something, wir sagen etwas Unpassendes, denken etwas Falsches, or we do something. Oder tun was Unrechtes. But we're walking in his footsteps. Doch gehen wir in seinen Fußstapfen. We have been healed. Wir sind geheilt. By his passion, there's a healing. Durch sein Leid ist die Heilung da. Now I walk in his footsteps. Jetzt gehe ich in seinen Fußstapfen. To do God's will. Seinen Willen zu tun. I'm following him. Ich folge ihm. And I'm in this world. Ich bin in dieser Welt. That is not just. Die ungerecht ist. I'm facing situations every day. Jeden Tag bin ich konfrontiert mit Situationen. Where I can complain. Wo ich klagen kann. Where I don't have rights. Wo ich kein Recht habe. Where I need to fight. Wo ich kämpfen müsste. Wait a minute. Moment, here. Moment. I created this planet. Ich habe diesen Planeten geschaffen. In John 1:4. Johannes 1:4. It says that all things were created through him. Alles wurde durch ihn geschaffen. Nobody's going to put me on a cross. Keiner wird mich kreuzen. I created all of you. Ich habe doch euch alle geschaffen. Do you know what I could do to you? Wisst ihr, was ich euch antun könnte? I could reduce you to horse manure. Puh. Ja, ich könnte euch zum Pferdemist runter reduzieren. Just like that. So. I could reduce you to ants. Zu Ameisen. To cockroaches. Oder zu Kakerlaken. Could you imagine he's on the cross and he's just mocking them? Kreuz. And he starts to stare at them. Und er schaut auf sie auf einmal. And all of a sudden all these people. Und auf einmal werden alle diese Leute just turn to cockroaches on the ground. Zu Kakerlaken am Boden. And they're like crawling around going, "Oh my God, oh my God, oh my God, what happened?" Take that. Was sagt er jetzt? I'm not even done yet. Hab noch gar nicht angefangen. The little cockroaches on the ground running around. Und die Kakerlaken, die rennen da herum. And then someone starts stepping on them. Und jemand tritt dann auf sie drauf. Right? He could have done this. Er hätte es tun können. But he didn't do this. Nein, er tat es nicht. And he was trusting everything to God. Er hat alles, für alles hat er Gott getraut. Now watch this. in allem. And I hope I can make sense out of this. Passt auf, hoffentlich könnt ihr das auch verstehen. The connection is awesome. Die Verbindung ist wirklich großartig. He's trusting everything to God. Er traut alles dem Vater an. He created the universe. Schuf das Universum. But now he's being put on a cross. Jetzt ist er aber auf einem Kreuz. And he's trusting God for it. Und er vertraut Gott dafür. Now he says, walk in my footsteps. Und er sagt, geht in meinen Fußspuren. And all the situations that you go through, und alle Situationen, die ihr durchmacht, entrust to our Father. Vertraut das dem Vater an. Be like me. Seid ebenso wie ich. If you're a slave, wenn du ein Sklave bist, be like me. Sei dann so wie ich. Even if your master, selbst wenn dein Meister, it says in the Greek, im Griechischen, hits you with fists, dich mit Fäusten traktiert, and you are innocent, und du bist unschuldig, be like me. Sei so wie ich. Be like me. Sei so wie ich. Now think of this. Denk darüber nach. Here's the healing. Hier ist die Heilung. We can walk with God. Wir können mit Gott gehen. We don't have to walk a selfish way. Wir brauchen nicht selbstsüchtig gehen. That is a healing. Da ist Heilung. Right there is a miracle da of the cross. Ist ein Wunder des Kreuzes. That we can bring our selfishness, dass wir unsere Selbstsucht to him, zu ihm bringen können. And know this is what the cross was all about. Und wissen, das ist genau, was das Kreuz ausmacht. The primary purpose. Der primäre Zweck. No condemnation. Keine Verurteilung. Lord, Herr, I want to walk in your footsteps. Ich will in deinen Fußstapfen gehen. But look how selfish I am. Aber schau, wie selbstsüchtig ich bin. Ach, oh, thank you for the cross. Danke für das Kreuz. Thank you for the healing. Danke für die Heilung. For taking my sin away. Dass du die Sünde wegnahmst. This is the way we live. So leben wir. Now watch what happens when you take the text and you twist it. Passt auf, was passiert, wenn man den Text aber verdreht. There are so many Christians that are walking maturely. Es gibt so viele Christen, die reif sogar sind. Only to be made discontent. Aber nur zu dem Punkt, wo sie dann unzufrieden werden. By some cosmic evangelist. Durch einen kosmischen Evangelisten. Call him cosmic from the world system. Kosmisch, weil er die Welt reflektiert 100%. Who comes in and says, der reinkommt und sagt, that your situation is a result of your unbelief and sin. Dass deine Situation ein Resultat von deinem Unglauben und deiner Sünde ist. Johnny Erickson sits in a wheelchair. Johnny Erickson, die sitzt in einem Rollstuhl. Why? Warum? Because of faith. Wegen Why Glauben. Does she smile in the wheelchair? Warum lächelt sie im Rollstuhl? Why does she minister to millions from her wheelchair? Warum dient sie Millionen, während sie im Rollstuhl sitzt? Because God wanted to use her. Weil Gott wollte sie benutzen. To show millions and millions of people. Um Millionen Leuten zu demonstrieren. That His grace. Dass seine Gnade. Was sufficient for a situation like that. War ausreichend für so eine Situation. And this is Johnny's life. Und das ist das Leben der Johnny. And she has taken it from the Lord. Sie hat es vom Herrn and akzeptiert. She follows in his footsteps. Und sie folgt seinen Fußspuren. There's no complaining. Da ist keine Klage. I'm sure she's prayed for healing. Ich bin sicher, sie hat um Heilung which gebetet. Which is okay. Was natürlich akzeptabel and this ist. Is the point we're gonna get to soon. Und da kommen wir ja auch hin jetzt. We all of us are in some situation. Alle von uns sind in einer Situation. Every one of us would like healing. In some area. Jeder von euch sehnt sich nach Heilung in irgendeinem Bereich. Here's the thing. Aber hier ist das Wesentliche. Forgiveness, God is obligated to forgive you right now because of the blood of Christ. Vergebung wegen dem Blut Christi ist hat Gott die Obligation uns sofort zu vergeben. If you come to him in faith, wenn du zu ihm im Glauben kommst, he promises, verheißt er, to forgive you. Dir zu vergeben. Promises. Spricht er das? He's obligated to his own word. Er ist auf sein eigenes Wort, an sein eigenes Wort ist er gebunden. Number two, zweitens. God is not obligated. Gott ist nicht verpflichtet. To heal us physically. Uns körperlich zu heilen. There's no promise. Da gibt's keine Verheißung. That he has to heal us now. Dass er uns jetzt heilen muss. When you confuse the two, wenn man die zwei verwirrt, you're in trouble. dann sind wir in Schwierigkeiten. Because my forgiveness is an absolute. Weil meine Vergebung ist was Absolutes. And if I measure my forgiveness by the way I'm healed physically, wenn ich sozusagen meine Vergebung messe daran, indem ich vergleiche meinen körperlichen Zustand, I'm going to begin to doubt, fange ich an zu zweifeln, my relationship with the Lord. An meiner Beziehung mit Gott und dessen, an der Qualität der Beziehung. They cannot be confused. Die zwei darf man nicht verwechseln. Understand? God is obligated. Gott ist verpflichtet. John 3:16. For God so loved the world. Weil Gott die Welt so liebte. That he sent his only begotten Son. Dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. That whosoever believes in him. Dass wer auch immer an ihn glaubt. Should not perish. Nicht untergehen. But have eternal life. Aber ewiges Leben haben. And be physically healed right now? Und sofort körperlich geheilt? The promise isn't there. Nein, die Verheißung ist nicht da. Does God do it? Macht es Gott? Yes, he does. Ja, er macht es. Does God have to do it? Muss er es tun? No, he doesn't. Nein, muss er nicht. Does God do it? Tut es Gott? Philippians chapter 2 verse 27. Philipper 2 Vers 27. One of Paul's best workers. Einer der besten Arbeiter des Paulus. Epaphroditus. Epaphroditus. Was sick. And he was at the point of death. War todkrank. Pastor Stevens in January was at the point of death. Pastor Stevens war im Jänner todkrank. He called me last week. Er hat mich letzte Woche angerufen. And, I pick up the phone. I hear hi. Ich hör das Telefon. Hi. I said, who's this? Und sag, wer ist das? Hi. Hi. I said, Pastor Stevens, is this you? Pastor Stevens, bist du das? He says, Pastor Rob, it's me. Pastor Rob, ich bin es. I'm back from the dead twice. Ich bin zweimal von den Toten aufgestanden. And I'm doing great. Und es geht mir gut. Hallelujah. Halleluja. I'm back. Ich bin zurück. I said, you sound wonderful. Du klingst, du hörst dich gut He an. He says, I feel wonderful. Und ich fühle mich auch gut. He was, his feet were blue. Seine Füße waren blau. On the deathbed. Am Todeslager. The doctor said, you can go in and say goodbye. Die Ärzte haben gesagt, ihr könnt nur mehr reingehen und euch verabschieden. The family comes in to say goodbye. Die Familie kommt rein zum Abschied. His feet are dark blue. Seine Füße sind dunkelblau. This is, you know, for... This is death. Das ist Tod. He's on his way out. Der ist am Weg schon hinaus. And his nephew. Und sein Neffe. About 24-year-old guy. Ein 24-Jähriger. Says he starts yelling. Fängt zum Schreien. He says, Grandpa. Er sagt, Opa. It's not time. Großvater, es ist noch nicht so weit. You didn't teach us. Du hast uns nicht gelehrt. This, you taught us faith. Du hast uns Glaube gelehrt. We're gonna pray right now. Wir beten jetzt. You're not gonna die. Du wirst nicht sterben. And he says, circle around with me. Und er sagt, versammelt euch im Kreis. And this young guy starts praying. Und der junge Bursch betet. He's not gonna die, Lord. No, no, no. Er wird nicht sterben, Herr. Nein, nein, nein. They prayed. Sie beten. They took the blanket, the sheet up off the feet. Und sie haben the doctor dann, came sie in. Haben dann das Leintuch von den Füßen wieder weggenommen. Doctor walks in. What's going on der Doktor here? Kommt rein und ist verwundert. Picks up the sheet, nimmt das Laken, and his feet are like the feet of a baby. Die Füße schauen aus wie die Füße von einem Kind, von einem Baby. Maybe not exactly. Aber vielleicht. A little bit bigger. Größer. Nur ein größerer Unterschied war. He's healed. Er ist geheilt. God does this. Gott macht das. But God doesn't have to Aber do er this. Muss es nicht He's machen. Not obligated. Er ist nicht verpflichtet. And many things that are in our life viele Dinge in unserem Leben are there sind da. So that we can walk in the footsteps of Christ. Um uns Gelegenheit zu geben, den Fußstapfen Christi zu folgen. And be healed on the inside first. Und zuerst innerlich geheilt If zu werden. These things were taken away, also wenn diese Dinge weggenommen there werden, would be no opportunity for healing on the inside. Dann würde vielleicht keine Gelegenheit zur Heilung im Inneren stattfinden. So as we pray tonight, während wir eben heute Abend beten, we pray in faith. Beten wir im Glauben. If it's an issue of something a selfish motive wenn es ein selbstsüchtiges Motiv ist Lord Herr I want to follow your call ich möchte deinem Ruf folgen forgive me vergib mir for thinking my own thoughts vergib mir dass ich meinen eigenen Gedanken nachgegangen instant bin. Powerful sofort mächtig This is what the cross is all about. Vergebung. Dazu ist das Kreuz da. God will do a miracle instantly. Gott macht Wunder sofort. No doubt. Kein Zweifel. He's the shepherd of our soul. Er ist der Hirte unserer Seele. There will be instant miracles tonight. Und da werden heute Wunder stattfinden sofort. In terms of the soul. Was die Seele anbelangt. In terms of the body. Was den Leib anbelangt. Hopefully. Hoffentlich. Hopefully. Hoffentlich. One thing is guaranteed. Etwas ist garantiert. When the Lord says to the angel, blow the trumpet. Wenn der Herr dem Engel sagt, lass die Posaune erschallen. Our healing will be fulfilled. Dann wird die Heilung komplett sein. Because then mortality will take on immortality. Dann wird die Sterblichkeit in die Unsterblichkeit übergehen. And I look at my body. Und ich schaue meinen Leib an. I think unbelievable. Und sag mir, unvorstellbar. And someone says, look in the mirror. Und jemand sagt, schau dir mal erst im Spiegel. Where's the mirror? Someone give me a mirror. Gibt's mir einen Spiegel? Give me a mirror. I gotta look at myself. Wo ist ein Spiegel? Ich möchte mich doch sehen. Wow, is that me? Bin ich das? That's you. Ja, ja. For eternity. Für immer. Look at my waist and everything. Schau meine Hüften. Wow. Schau das an. Look at that. I don't even have to do push-ups anymore. Ich brauche keine Liegestütze mehr zu machen. Wow. No more sit-ups. Hallelujah. Keine, nicht mehr eine Aufstieg, Turnübungen. Schau dir die Wadeln, schau dir an. Oh, my teeth, they're perfect. Zähne, alle sitzen perfekt. Oh, awesome. Wunderbar. I love it. Es gefällt mir. This is coming for sure. Das kommt sicher. But tonight, as we celebrate the Lord's Supper. Aber heute, wenn wir das Abendmahl feiern. Don't get the two confused. Verwechsel die zwei nicht. Walk in the Lord's steps. Geh in den Fußstapfen des Bring Herrn. Anything you want to him. Bring alles zu ihm, was dir im Herzen liegt. And trust him for it. Und vertraue ihm dafür. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you for this. Vater im Himmel, danke dafür. This moment. Für diesen Moment. And we pray that you bless this time. Und wir beten, dass es die Zeit segnen wird. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.